Last week we spoke about David, a man after God's own heart. Letzte Woche sprachen wir über David, einen Menschen nach Gottes Herzen. And what does it mean to be a person after God's own heart? Was bedeutet das, eine Person nach dem Herzen Gottes zu sein? It's being a person with the heart of God. Das ist eine Person, die das Herz Gottes hat. The heart of God we find in Matthew 11. Das Herz Gottes finden wir in Matthäus 11. Come unto me, all you that are heavy laden. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. You will find rest for your souls. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Come and learn of me. Kommt und lernt von for mir, I am meek, denn ich bin sanftmütig and humble of heart. Und von Herzen demütig. How do we become meek and humble of heart? Wie werden wir sanftmütig und von Herzen demütig? By falling in love with the grace and the mercy of God. Indem wir mit der Barmherzigkeit und der Gnade Gottes, indem wir uns in die verlieben. Mercy Barmherzigkeit produces humility. Produziert oder wirkt Demut. When I do not receive what I deserve, wenn ich das, was ich verdiene, nicht bekomme, for what I've done wrong, für das, was ich falsch gemacht habe, that's mercy. Dann ist das Barmherzigkeit. And this humbles us. Und das demütigt uns. When I receive good, wenn ich etwas Gutes empfange, that I do not deserve, was ich nicht verdiene, this is grace. Dann ist das Gnade. And this produces meekness. Und das ruft Sanftmütigkeit hervor. Because meekness means I'm trusting God to do things for me. Weil Sanftmut bedeutet, ich vertraue Gott, dass er Dinge für mich tut. I'm not forcing myself. Ich zwinge mich nicht selbst. I'm not pushing myself. Ich dränge mich nicht I'm selbst. Not fighting for my rights. Ich kämpfe nicht um mein Recht. God's in control. Gott hat die Dinge unter Kontrolle. So David was a person after the heart of God. David war ein Mensch nach Gottes Herz. And we see here, und wir sehen hier, let's go back to verse 7. Gehen wir zu Vers 7. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at the height of his stature, because I have rejected him, for God sees not as man sees, for God looks at the For man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Aber der Herr sprach zu Samuel, siehe nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. This is speaking of David's brother, Eliab. Er spricht hier über Eliab, den Bruder Davids. Samuel came to anoint the king. Samuel kam, um den König zu salben. He saw the first one. Er sah den ersten. Surely this is God's anointed. Das wird sicher Gottes Gesalbter sein. God said, "Don't look at the outward." Gott sagte, schau nicht auf sein Aussehen. I look at the heart. Ich sehe auf das Herz. The second one came. Der zweite kam. Surely this is him. Ganz sicher ist er das. No, I've rejected him. Nein, ich habe ihn abgewiesen. Then surely this is him. Dann, jetzt ist er das. No. Nein. Okay. Okay. This is him. Das ist er. No. Nein. This one. Der. No. Nein. Okay. Then it's okay. This one. Dann ist es der. No. Nein. Do you have any more sons? Hast du noch mehr Söhne? I have one more. Ich habe noch einen. Who is taking care of the sheep? Der die Schafe hütet. Then bring him here. Dann lass ihn herbringen. And we will not sit down, und wir werden uns nicht hinsetzen, until he comes. Bis er kommt. So, he came. So kam er. And let's read on here. Lesen wir weiter. Verse 13. Vers 13. Let's start with verse 12. 12. So he sent and brought him in. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Now he, David, was ruddy, with beautiful eyes and a handsome appearance. Und er war rötlich und hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. And the Lord said, arise, anoint him, for this is he. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn der ist es. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. And the Spirit of the Lord came mightily upon David from that day forward. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an. And Samuel arose and went to Ramah. Und darüber hinaus, Samuel aber machte sich auf und ging nach Ramah. Okay, I want you to turn to Psalm 40. Gehen wir zu Psalm 40. Thank you. Where'd you find that? Wo hast du das gefunden? Oh, thank you. Okay. Danke. Turn to Psalm. Yeah, that's great. Perfect timing. I just found my notes. Okay. Genau in der richtigen Zeit. Das sind meine Notizen. Psalm 40. Psalm 40. And I want you to turn to Acts 13. Und Apostelgeschichte 13. Okay, Acts 13. Two verses that I really love about David in Acts 13. Zwei Verse, die ich am David so liebe in Apostelgeschichte 13. Verse 22. Vers 22. The second part says, "And I have found David, the son of Jesse, a man after my heart." Im zweiten Teil, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen. Who will do all my will. Der meinen ganzen Willen tun wird. Okay. What does it mean to be anointed? Was bedeutet das, gesalbt zu sein? The Spirit of the Lord came mightily upon David. Der Geist des Herrn kam mächtig auf David. We are anointed by God. Wir werden von Gott gesalbt. To do His will. Um seinen Willen zu tun. Now look at verse 36. Vers 36. Wait a second, not 36. 36. Yeah, that's right there. Okay, this is where we get our mission statement for our church. Daher bekommen wir unser mission statement als Gemeinde. For David, after he had served the purpose of God in his own generation. Denn David freilich entschlief, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hatte. Fell asleep and was laid among his fathers and underwent decay. Und wurde zu seinen Vätern versammelt und sah die Verwesung. But the point is that David served the purpose of God in his generation. Aber worum es geht, ist, dass David dem Willen Gottes in seiner Generation gedient hatte. I found a man after my own heart. Ich habe einen Mann nach meinem Herzen gefunden. Who will do all my will. Der meinen ganzen Willen tun wird. So a person with the heart of God. Also ist eine Person mit dem Herz Gottes. Is a person who will do all the will of God. Jemand, der den ganzen Willen Gottes tun wird. Okay, now turn to Psalm 40. Jetzt gehen wir zu Psalm 40. It's beautiful. Der ist wunderschön. Psalm 40. Psalm 40. Starting with verse 6. Vers 6. Sacrifice and meal offering thou hast not desired. 7. An Schlacht- und Speisopfern hattest du keinen Gefallen. My ears thou hast opened. Ohren hast du mir gegraben. Burnt offering and sin offering thou hast not required. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. What does God require? Was fordert Gott? Someone who can hear. Jemand, der hören kann. His will. Seinen Willen hören who kann. Can hear the voice of God. Die Stimme Gottes hören kann. Verse 7. Then I said. Vers 8, da sprach ich. Now this is messianic. Das ist jetzt messianisch. This is the Messiah speaking. Da spricht der Messias. Behold, I come. Siehe, ich komme. In the scroll of the book it is written of me. In der Rolle des Buches steht über mich geschrieben. And verse 8. Und Vers 9. I delight to do thy will, O God. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich. Thy law. Und dein Gesetz. Is in my heart. Ist tief in meinem Inneren. And turn to Psalm 45. Jetzt gehen wir zu Psalm 45. One more verse. Noch ein Vers. This is also messianic. Der ist auch messianisch. Speaking of Christ. Spricht über Christus. Verse 6. Vers 7. Thy throne, O God, is forever and ever. Dein Thron, O Gott, ist immer und ewig. A scepter of uprightness is the scepter of thy kingdom. Ein Zepter der Geradheit ist das Zepter deiner Herrschaft. Thou hast loved righteousness and hated wickedness. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst. And here's our verse. Und jetzt kommt unser Vers. Therefore, God, thy God, has anointed thee with the oil of joy above thy fellows. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Jesus was anointed by the Father. Jesus wurde vom Vater gesalbt. With the oil of joy. Mit dem Freudenöl. To do the will of the Father. Um den Willen des Vaters zu tun. I love this message. Ich liebe diese Botschaft. When Jesus was with the Samaritan woman at the well. Wo Jesus mit der samaritischen Frau am Brunnen war. The disciples said, "Lord, eat." Sagten die Jünger, Herr, iss. And he says, "I eat of meat that you do not know of." Und er sagt, ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt. Did anybody buy him something while I was not looking? Hat ihm irgendjemand was zu essen gekauft, wo ich nicht hingeschaut habe? My meat is to do the will of my Father. Meine Speise ist es, den Willen meines Vaters zu tun. And this is what makes Christianity worth living. Und das macht es das Christentum wert. Zu leben. I have been experiencing this for 28 years. Das habe ich seit 28 Jahren erfahren. Therefore God thy God has anointed thee. Darum hat Gott dein Gott dich gesalbt. With the oil of joy above thy fellows. Mit Freudenöl vor deinen Gefährten. All of us are anointed in Christ. Wir alle sind gesalbt in Christus. 1 John chapter 2 verse 20. 1. Johannes Kapitel 2 Vers 20. All of us have a portion. Wir alle haben einen Teil. We all have a gift from the Holy Spirit. Wir alle haben eine Gabe des Heiligen Geistes. 1 Peter 4:10. 1. Petrus 4:10. The gift we have is to serve one another. Die Gabe, die wir haben, dient dazu, anderen zu dienen. The Holy Spirit has anointed us to serve one another. Der Heilige Geist hat uns gesalbt, dass wir einander dienen können. To serve our generation. Unserer Generation zu dienen. That's our task. Das ist unsere Aufgabe. That's our call. Das ist unsere Berufung. Saved to serve. Gerettet, um zu dienen. And he anoints us with the Holy Spirit. Und er salbt uns mit dem Heiligen Geist. To do it with joy. Dass wir es mit Freude tun können. And when our heart is after the heart of God, und wenn unser Herz dem Herz Gottes nachgeht, only then, nur dann, when my heart is established in grace, wenn mein Herz in der Gnade gegründet ist, this is in Hebrews 13, das ist in Hebräer 13, it's verse 7 and 8. Ich glaube 7 und 8, the heart must be established in grace. Das Herz muss in der Gnade gegründet sein. And mercy. Und right? Barmherzigkeit. Psalm 23:7. Psalm 23:7. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Sicher werden mir Gnade und Barmherzigkeit alle meine Tage meines Lebens folgen. And when goodness and mercy follow me, und wenn Barmherzigkeit und Gnade mir nachfolgen, because I allow mercy to humble me, weil ich es zulasse, dass mich die Barmherzigkeit demütigt. And I have no problem with being humble before God. Und ich kein Problem habe, vor Gott demütig zu sein. This is not about me. Denn es geht nicht um mich. It's not about my will. Es geht nicht um meinen Willen. About who I can become in people's eyes. Und darum, wer ich in den Augen der Menschen werden kann. I live before an audience of one. Ich lebe vor einem Zuschauer. I live before the Lord. Ich lebe vor dem Herrn. So humility. Also ist Demut and meekness und Sanftmut becomes mine, wird zu meinem Teil, as I give myself over to mercy and grace, während ich mich Barmherzigkeit und Gnade hingebe. And God looks at this, und Gott schaut sich das an, and he chooses, und er wählt. There's no merit in this. Da gibt es kein Verdienst darin. There's no merit in saying, "Lord, be merciful to me, a sinner." Es liegt kein Verdienst darin, dass ich sage, Herr, sei mir Sünder gnädig. It just pleases God. Es freut einfach Gott. And God puts his anointing on it. Und er salbt es. And I would say, und ich würde sagen, that each one of us are anointed in some area above everybody else. Dass jeder einzelne von uns in irgendeinem Bereich über den anderen gesalbt ist. Because the thing that God has called me to do, weil das, wozu mich Gott berufen hat, he has anointed me for it. Für das hat er mich auch gesalbt. And when he anoints me with the oil of gladness. Und wenn er mich salbt, salbt er mich mit dem Freudenöl. To do his will. Um seinen Willen auszuüben. So David was a man after my heart. Also David war ein Mann nach meinem Herzen. I found a man, ich habe einen Mann gefunden, with my heart, mit meinem Herzen. A man who embraced mercy and grace, ein Mann, der Barmherzigkeit und Gnade umfasst hat, who was transformed into meekness and humility, der verändert wurde in Sanftmut und Demut, and who did my will, und der meinen Willen ausgeführt hat. Now I would say this, also ich möchte Folgendes sagen, from Psalm 40 again, noch einmal von Psalm 40, and verse 8. Vers 9. I delight to do thy will, O God. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich. It is my joy to do your will. Ich freue mich, wenn ich deinen Willen tue. Why? Warum? Thy law is within my heart. Dein Gesetz ist in meinem Herzen. When God's law is in my heart, wenn Gottes Gesetz in meinem Herzen ist, then his will is my delight. Dann freue ich mich, seinen Willen zu tun. But I cannot embrace his law in my heart, aber ich kann sein Gesetz in meinem Herzen nicht umfassen, if his law is holy, wenn sein Gesetz heilig ist, and I am a sinner, und ich ein Sünder bin. Unless, außer, I have, unless I embrace mercy. Außer wenn ich die Gnade umarme. Only then can I hide the word in my heart. Nur dann kann ich das Wort in meinem Herzen verbergen. I know that his mercies are as high as the heavens. Weil ich weiß, dass seine Barmherzigkeit so hoch ist wie die Himmel. Psalm 103:11. I've embraced it. Ich habe das angenommen. So Psalm 1 becomes my life. Jetzt wird Psalm 1 mein Leben. Blessed is the man, gesegnet ist der, who does not walk in the counsel of the ungodly, der nicht im Rat der Gottlosen wandelt, nor stands in the way of sinners, noch auf dem Weg der Sünder steht, nor does he sit in the seat of the mockers, noch sitzt im Stuhl der Spötter. But his delight, aber sein, his joy, er freut sich, his delight is to meditate in the word day and night. Tag und Nacht in dem Wort zu meditieren. Yeah, that's his joy. Das ist seine Freude. He has joy in it. Es macht ihm Freude. Because this word does not condemn him. Weil das Wort ihn nicht verdammt. He finds plenty of mercy. Er findet dort sehr viel Barmherzigkeit. So he can draw near. Darum kann er sich dem nähern. And he shall be like a tree, und er wird wie ein Baum sein, planted by the rivers of water, gepflanzt an Wasserbächen, he will bear fruit in its season, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, his leaves will not wither, dessen Laub nicht verwelkt, and whatever he does, alles was er tut, he prospers, gelingt ihm. How can I not be a joyful person? Wie könnte ich keine freudige Person sein? How can I not be a person who delights to do his will? Wie kann ich nicht eine Person sein, die sich freut, seinen Willen zu tun? God is anointing all of us. Gott hat uns alle gesalbt. In some area. In irgendeinem Bereich. So that we excel. Damit wir darin nach vorne gehen. Yeah. I remember 28 years ago. Ich erinnere mich vor 28 Jahren, believer, wie ich gläubig wurde. Being the first one in, among all the people I knew. Ich war der Erste in meinem Bekanntenkreis. And I had my purpose. Und ich hatte eine Absicht. Yeah, I had to win these people to the Lord. Ich wollte diese Menschen für den Herrn gewinnen. I didn't even own a Bible. Ich besaß noch gar keine Bibel. I had never even read the Bible. Ich hatte sie noch nie gelesen. Except for one or two verses that brought me to salvation. Vielleicht ein oder zwei Verse, durch die ich dann gerettet wurde. And I read them in someone else's Bible. Und ich habe die in der Bibel von jemand anderem gelesen. I didn't even have my own Bible for the next 6 months. Die nächsten 6 Monate hatte ich noch keine eigene Bibel. But I had a task. Aber ich hatte eine Aufgabe. I wanted to win these people to Christ. Ich wollte diese Leute für Christus gewinnen. Didn't look at anyone else. Hab mir niemand anderen angeschaut. Didn't ask anyone's permission. Hab nicht Erlaubnis eingeholt von irgendjemandem. Didn't have to ask someone, should I do this? Ich habe niemanden fragen müssen, soll ich das tun? It was a joy. Es war eine Freude. And I was anointed. Und ich war gesalbt. Above my fellows. Über meinen Mitleuten. Bekannten. Yeah, whatever it says in the Bible, above my fellows. Gefährten. Anointed, yeah, let's just read one more time. Gefährten. Yeah. Okay, yeah, above my colleagues, meine Kollegen. Okay. Über meinen Kollegen. Right. Right? And suddenly, I'm anointed by God. Plötzlich bin ich gesalbt von Gott. I'm serving his purpose. Ich diene seiner Absicht. People are coming to know Christ. Menschen lernen Christus kennen. I'm having the time of my life. Und ich habe die beste Zeit meines Lebens. And then I began working for a beauty supplier. Und dann habe ich einen Schönheitssalon für den gearbeitet. I was driving the van. Ich habe den Lieferwagen gefahren. And I was bringing beauty supplies to about 60 different frisures, you know, salons. Und ich habe Schönheitsprodukte verteilt an 60 verschiedene Salons. Must have been 100. Vielleicht 100. Because I was going to about 30 different ones every day. Jeden Tag hatte ich ungefähr 30 verschiedene. Must have been 150. Vielleicht 150. And I was so happy. Und ich war so glücklich. I had this van. Ich hatte diesen Lieferwagen. I put bumper stickers on it. Ich habe überall Aufkleber hingetan. I had my driving cap. Ich habe eine Kappe gehabt zum Fahren. I had a little sticker on it, said one way Jesus. Ich hatte da so einen Aufkleber drauf, Einbahnstraße Jesus. I didn't have to talk to anybody. Ich musste gar nicht mit irgendjemandem sprechen. Every day I went into the Christian bookstore. Jeden Tag bin ich ins christliche Büchergeschäft gefahren. Driving. Tracks. Traktate. Tracks and just filled the van with tracks. Ich habe den Lieferwagen gefüllt mit Traktaten. Chick tracks, everything. Alles Mögliche. On my way. Unterwegs. All by myself. Ganz allein. Anointed by the Holy Spirit. Gesalbt vom Heiligen Geist. Don't know much. Ich weiß nicht viel. But all I do know. Aber alles was ich weiß. Once I was blind. Einst war ich blind. Now I see. Jetzt sehe ich. And if you're blind, you can see. Und wenn du blind bist, kannst du auch sehen. Just receive Jesus. That's all you need to know. Empfang einfach Jesus. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Every single beauty salon I visited. Das habe ich in jedem einzelnen Schönheitssalon gemacht, den ich besucht habe. Very nice tracks right on the table there. Ich hatte ganz schöne Traktate direkt auf dem Tisch. You know where all the books are to read? Da, wo die ganzen Bücher sind. Well, I put tracks there. Da habe ich Traktate hingelegt. Just a few. Nur ein paar. Everyone. Zu jedem Einzelnen. Every hitchhiker I passed got picked up. Jeder, der mit mir mitgefahren ist, jeder, der Autostopp gemacht hat, habe ich mitgenommen. I witnessed to everybody. Ich habe jedem Zeugnis gegeben. I was having the time of my life. Ich habe die beste Zeit meines Lebens gehabt. And just anointed above my fellows to do this. Gesalbt gegen, also mehr als alle um mich herum, um das zu tun. Because it was what God called me to do. Weil dazu hat mich Gott berufen. And now it's 28 years later. Und jetzt 28 Jahre später. We came to Austria the same way. Genauso kamen wir auch nach Österreich. I was teaching a Bible study in Massachusetts the same way. Ich habe genauso eine Bibelrunde gehalten in Massachusetts. It was what God had called me to do. Dazu hatte mich Gott berufen. I was building houses with Bill Hetrick. Ich habe mit Bill Hetrick Häuser gebaut. The same way. Genauso. This was God's purpose. Das war Gottes Absicht. And God was anointing me each and every day to be there. Und Gott hat mich jeden einzelnen Tag gesalbt, dass ich dort sein kann. And the joy of the Lord was my strength. Und die Freude am Herrn war meine Stärke. And when I would read Psalm 45 that he has anointed me above my fellows. Und wenn ich Psalm 45 gelesen habe, dass er mich über meinen Gefährten gesalbt hat. I never felt like he had anointed me to be above my fellows. Habe ich nie das Gefühl gehabt, dass er mich gesalbt hat, dass ich über meinen Kollegen bin. Anointed me more, sondern er hat mich mehr gesalbt for a particular purpose. Für eine bestimmte Aufgabe. And this is why God anoints us. Und darum salbt uns Gott. To do his will. Um seinen Willen zu tun. And when I embrace his will, und wenn ich seinen Willen annehme, unless I'm rooted in mercy and grace, außer wenn ich in Gnade und Barmherzigkeit gegründet bin, it's going to be like holding on to a fire. Wird es so sein, als würde ich ein Feuer halten. You will burn, du wirst verbrennen, unless you know his mercy. Außer du kennst seine Gnade. Because we are frail people serving God. Denn wir sind zerbrechliche Menschen, die Gott dienen. And if I don't like to be humbled, und wenn es mir nicht gefällt, dass ich gedemütigt werde, I won't do his will anymore. Werde ich seinen Willen nicht mehr tun. But I found a boy, aber ich habe einen Burschen gefunden, who has a heart after me, der ein Herz nach mir hat. And he will do all my will. Und er wird meinen ganzen Willen tun. And it was God's will to slay Goliath. Und es war Gottes Willen, Goliath umzubringen. We'll get into that next week. Das schauen wir uns nächste Woche an. But there's David, aber da ist der David. Taking care of the sheep. Er hütet die Schafe. He knows there's a battle. Er weiß, dass es eine Schlacht gibt. But he's not self-assertive. Aber er will sich nicht selbst produzieren. Wait a minute. How come I got to take care of the sheep? Ja. Wie kommt es, dass ich die Schafe hüten muss? He's not self-assertive. Er drängt sich nicht vor. Wait, Dad, come Papa, on. Papa, komm schon. Samuel anointed me. Samuel hat mich gesalbt. Oh, oh man. Oh Mann. I gotta stay with the sheep. Ich muss bei den Schafen bleiben. Come on. Mann. No. Nein. I always gotta stay with the sheep. Immer muss ich bei den Schafen bleiben. Man. Come on. Mann. Everybody knows. He didn't anoint them. He anointed me. Jeder weiß, dass ich gesalbt wurde. Nicht der wurde gesalbt. Ich wurde gesalbt. Sheep. I hate sheep. Blöden Schafe. Ich mag die gar nicht. Die stinken. Next time I'm gonna let the lion get the sheep. Nächstes Mal soll der Löwe sie holen. Can't believe it. Ich kann es nicht glauben. Get out of here, you stupid sheep. Blödes Schaf. Geh aus dem Weg. I should be in the battle. Ich sollte im Kampf sein. It's not the way he was. So war er nicht. That wasn't the person that God chose. Das war nicht die Person, die Gott erwählt hat. David, you take care of the sheep. David, du hüte die Schafe. I find joy in doing what God wants me to do. Mir gefällt es, das zu tun, was Gott von mir möchte. And David found joy in taking care of the sheep. Und David hatte Freude daran, die Schafe zu versorgen. Because it was God's will. Weil das Gottes Wille war. And if it's God's will, he anoints me to do it. Und wenn es Gottes Wille ist, dann salbt er mich auch dazu, es zu tun. I can play any part in the band. Ich kann jeden Teil in der Band übernehmen. How come he gets to play that instrument? Wieso darf er das Instrument spielen? Because God has anointed him above his fellows. To do it. Weil Gott ihn unter seinen Gefährten gesalbt hat, es zu tun. How come I don't get anointed to do it? Und warum werde ich dann nicht gesalbt, um Because das zu tun? He doesn't care if he does it. Weil ihm ist es egal, ob er es tut. You see? Verstehst du? The person is occupied with what does God want me to do? Die Person beschäftigt sich damit, was möchte Gott, dass ich tue? And I will find joy there. Und darin werde ich Freude finden. And whether it's driving a van, und ob das ist, dass ich einen Lieferwagen fahre, or digging ditches, oder dass ich Gruben grabe, or driving and doing a Bible study an hour away, oder eine Stunde weit weg fahre und eine Bibelrunde halte, or then moving to Austria, oder nach Österreich zu ziehen. Austria? Why would you go to Austria? Österreich, warum willst du nach Österreich? I can think of a lot of other more desirable countries than Austria. Ich kann viele schönere Länder dir nennen als Österreich. Well, maybe it's God's purpose. Na, vielleicht ist das Gottes Absicht. And whatever God's purpose is, he anoints us to do. Und was immer Gottes Absicht ist, dafür salbt er uns. And that's all I care about. Und das ist mir wichtig. Because in his presence is the fullness of joy. Weil in seiner Gegenwart ist Freude die Fülle. So, God, whatever your purpose is, I'll do it. Gott, was immer deine Absicht ist, das möchte ich tun. So, if it's to put a discovery class together, wenn es Folgendes ist, dass ich eine Discovery Klasse zusammenstelle, it's a joy. Dann ist es eine Freude. I remember doing my thesis for my master's degree. Ich erinnere mich, dass ich meine Diplomarbeit geschrieben habe für meine I worked 2 years and 3 months on this thesis. Masterabschluss und ich habe zwei Jahre und and 3 months. 3 Monate für die Arbeit gebraucht. I put my whole heart into it. Ich habe mein ganzes Herz hineingelegt. In the last 3 months, in den letzten 3 Monaten, 4 months, I worked 18 hours a day on this oder 4 Monaten habe ich 18 Stunden pro Tag daran gearbeitet. No stopping, just right through the day. Ohne Pause, den ganzen Tag durch. And I look back and I think, und ich schaue zurück und denke mir, what was that? Was war das? The joy of the Lord. Die Freude am Herrn. If God has me do something, he anoints me for it. Wenn Gott möchte, dass ich etwas tue, dann salbt er mich dafür. And he anoints me for the thing he's asked me to do. Und er salbt mich das zu tun, was er von mir möchte, dass ich tue. Each one of us have that. Und jeder einzelne von uns hat Every das. Single person can experience that. Jede einzelne Person kann das erfahren. And it's not a comparison thing. Und es geht nicht ums Vergleichen. When God anoints someone to do something, wenn Gott jemanden salbt, um etwas zu tun, everybody's blessed. Ist jeder gesegnet. Everybody's wow. That's what they should be doing. Jeder sagt, wow, das sollte diese Person tun. Wonderful. Wunderbar. Wow, beautiful. Wow, schön. And if all of us are functioning like that. Und wenn wir alle so leben. If all of us are after the heart of God. Wenn wir alle dem Herz Gottes nachgehen. Where it's humility and meekness. Wo Sanftmut und Demut. Because of mercy and grace. Da sind wegen Barmherzigkeit und Gnade. And you know the fruit of humility and meekness. Und wisst ihr die Frucht von Demut und Sanftmut? Is joy and peace. Sind Freude und Friede. I have such a peace. Ich habe so einen Frieden. I'm so secure in God. Ich bin so sicher in Gott. And I have such a joy. Und ich habe so eine Freude. In watching God do things. Indem ich beobachte, wie Gott Dinge tut. Just close with 1 Corinthians 15, 10. Ich möchte mit 1. Korinther 15, 10 abschließen. Paul said, I am what I am by the grace of God. Paulus sagt, ich bin, wer ich bin, durch die Gnade Gottes. It's who I am. Das bin ich. I am who I am by the grace of God. Ich bin, der ich bin, durch die Gnade Gottes. And his grace was not in vain toward me. Und seine Gnade war mir gegenüber nicht umsonst. But I worked harder than everyone. Ich habe schwerer gearbeitet als jeder andere. And yet it wasn't even me. Und doch war es nicht mal ich. It was the grace of God that was with me. Es war die Gnade Gottes, die bei mir war. This is the oil of gladness. Das ist das Freudenöl. That God wants to anoint each one of us. Mit dem Gott jeden einzelnen von uns salben möchte. In the hospital. Im Krankenhaus. I am the nurse that is anointed above my fellows. Ich bin die Schwester, die über meinen Gefährten gesalbt ist. With the oil of gladness. Mit dem Freudenöl. In the school. In der Schule. On the Baustelle. Auf der Baustelle. Wherever I am, in the bakery. Wo immer ich bin, in der Bäckerei. I'm the one making the Krapfen. Ich bin diejenige, die die Krapfen macht. Who is anointed above my fellows. Die gesalbt ist unter meinen Gefährten, Kollegen. Why? I know this is God's purpose for my life right now. Warum? Ich weiß, dass es Gottes Absicht ist für mein Leben gerade. It won't be forever, maybe. Es wird vielleicht nicht für immer sein. Because God has a process. Weil Gott einen Prozess hat. Right now, I'm going to make these Krapfen. Aber jetzt mache ich gerade diese Krapfen. Like nobody makes Krapfen. Wie kein anderer das kann. Right? And this is where the joy comes from. Und daher kommt die Freude. And David served the purpose of God in his generation. Und David diente der Absicht, dem Willen Gottes in seiner Generation. And we can add. Und wir können zufügen. With joy. Mit Freude. And that's the way I live, and that's the way I want to live. Und so lebe ich. Und so möchte ich den Rest meines Lebens leben. And all of eternity. Und in der ganzen Ewigkeit. To serve the purpose of God. Dem Willen Gottes dienen. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend for the anointing, für die Salbung, that enables us to serve each other, die uns dazu befähigt, einander zu dienen, not to serve ourselves, nicht uns selbst zu dienen, but to serve your purpose, sondern deinem Willen zu dienen, to be a blessing one to another, dass wir einander ein Segen sein können. Father, thank you tonight. Vater, wir danken dir heute Abend. Bless these words to each of us. Segne diese Worte jedem von uns. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.